NDR 2 Nachrichten. 19 Uhr. Warschau. Der polnische Ministerpräsident Rakowski ist am Abend zum Parteichef gewählt worden. Im Zentralkomitee der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei stimmten 171 Mitglieder für ihn. 41 votierten gegen Rakowski. Kurz zuvor hatte der neue Staatspräsident Jaruzelski seinen Rücktritt vom Amt des Parteivorsitzenden erklärt. Moskau. Die radikalen Reformer im sowjetischen Parlament haben sich zum Programm des Staats- und Parteichefs Gorbatschow bekannt. Bei der Gründung einer eigenen Fraktion forderten sie Gorbatschow heute in Moskau jedoch auf, sich von der Parteiaristokratie loszusagen, die noch immer die Schlüsselfunktionen besetze. Der frühere Moskauer Parteichef Jelzin sagte, die KPDSU bilde in der Sowjetunion eine eigene Klasse. Sie repräsentiere nicht die Bevölkerung. Der Historiker Afanasiev erklärte, Gorbatschow könne nicht zugleich Kopf der Reformer und der Reformgegner sein. Die Zahl der Abgeordneten um Jelzin wird von Korrespondenten mit 240 angegeben. Das sind etwa 10% aller Abgeordneten des obersten Sowjet. Berlin. Der regierende Bürgermeister Momper SPD hat die politische Zukunft der AL-Jugendsenatorin Klein von ihrer Selbstkritik und Lernfähigkeit abhängig gemacht. Frau Klein hatte noch vor ihrer Amtszeit am sogenannten Pilotenspiel teilgenommen und nach eigenen Angaben etwa 10.000 Mark gewonnen. Momper sagte der Berliner Morgenpost, von einem Politiker werde erwartet, dass er Fehler eingesteht und Schlussfolgerungen für sein weiteres Verhalten daraus zieht. Der regierende Bürgermeister nahm die Senatorin, wie er formulierte, ausdrücklich gegen persönliche Verunglimpfungen in Schutz, die es in den vergangenen Tagen gegeben habe. Momper gestand ein, dass Teile des rot-grünen Senats administrativ unerfahren seien, was zu ärgerlichen Pannen geführt habe. Bonn. Verteidigungsminister Stoltenberg hat eine Beteiligung der Bundeswehr an Friedenstruppen der Vereinten Nationen befürwortet. Die sei auch ohne eine Änderung des Grundgesetzes möglich, sagte Stoltenberg der Zeitung Bild am Sonntag. Dieses Thema wird seit Jahren in den Parteien kontrovers erörtert. Bisher hat die Bundesregierung eine Beteiligung an den Friedenstruppen mit dem Hinweis abgelehnt, dass die Bundeswehr nur innerhalb des NATO-Gebiets tätig sein dürfe. Stoltenberg kündigte an, dass sich die Lärmbelästigung der Bundesbürger durch Tiefflüge demnächst deutlich verringern werde. Er habe sich mit den Verbündeten weitgehend abgestimmt. Ein Mindestmaß an Tiefflügen bleibe jedoch auch in Zukunft notwendig. Der Bundesverteidigungsminister bekundete seine Absicht, am Projekt des Jäger 90 und des Panzerabwehrhubschraubers festzuhalten. Worpswede. Zum ersten Mal ist das Gesamtwerk des Malers Heinrich Vogeler zu sehen. Die Ausstellung wurde heute in der Worpsweder Kunsthalle eröffnet. Sie dauert bis Anfang November. Der niedersächsische Staatssekretär Fischer wies darauf hin, dass die Darstellung des Gesamtwerks durch Leihgaben von Museen in der DDR und der Sowjetunion möglich geworden sei. Die Vogeler-Ausstellung findet zum 100-jährigen Bestehen der Künstlerkolonie Worpswede statt. Hamburg. Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. St. Pauli und Bremen trennen sich unentschieden 0:0. Düsseldorf und der HSV spielten unentschieden 1:1. Leverkusen schlägt Dortmund 1:0. München schlägt Nürnberg 3:2. Stuttgart schlägt Karlsruhe 2:0. Frankfurt schlägt Mannheim 3:1. Bochum unterliegt Köln 0:1. Das Wetter von Norddeutschland. Die Vorhersage bis morgen Abend. In der Nacht aufgelockert, teilweise gering bewölkt und Abkühlung auf 16 bis 12 Grad. Morgen anfangs heiter bis wolkig und Temperaturanstieg auf 20 bis 25 Grad. Ab Mittag von Westen her zunehmende Bewölkung und später aufkommender Regen, örtlich auch Gewitter. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Morgen Nachmittag auffrischende und auf West bis Nordwest drehende Winde. Die Windvorhersage. Deutsche Bucht, südliche Winde um 4, morgen West bis Nordwest drehend 5 bis 6, diesig. Westliche Ostsee, südliche Winde 3 bis 4, morgen 4 bis 5. Ende der Nachrichten, es ist 19.05 Uhr. NDR Verkehrsstudio, wir haben zurzeit keine Meldungen.